Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Willkommen zur neuen Folge Ladies Talk 17 mit Nearbeast.de. Das ist eine Internetseite. Mein Mann hat das in einer Imker-Facebook-Gruppe gesehen. Das ist ein Crowdfunding-Projekt. Da geht es darum, Leuten den Honig von nebenan nahe zu bringen. Denen ist ganz wichtig, dass die Leute sehen können, ihr habt nebenan Imker, könnt euch da Honig besorgen und müsst nicht Honig aus sonst woher importiert kaufen. Wir haben da mitgemacht, geholfen. Also ich meine, das waren 100 Euro gesponsert und bei dem Crowdfunding-Projekt gab es dann ein Paket, wo die ersten Umschläge dabei waren mit Infomaterial, Saattüten und sogar ein großer Einschweißer war mit dabei, damit man gleich loslegen konnte, den Honig sicher verpacken. Und mein Mann hat davon letzte Woche 2 verschickt. Dazu habe ich jemanden eingeladen. Hallo? Hallo. Stell dich doch mal vor. Ich bin der Roger aus der Schweiz und ich bin 45 Jahre alt, wohne in Solothurn, das ist in der Nähe von Bern, etwa 30 Minuten entfernt. Und ich war echt überrascht, als ich Post von Marlies bekommen habe mit dem Honig drin. Es war wirklich eine echte Überraschung. Kannst du erzählen, wie das damit funktioniert hat? Was genau funktioniert? Das Auspacken und so, das ist ja einfach. Ja, erstmal das bekommen und wie es denn weiterging. Also wie es weiterging, ist ja ganz einfach. Ich habe die Tüte aufgeschnitten mit einer großen Schere, habe ein Dreieck rausgeschnitten und dann habe ich den Honig ganz langsam von hinten rausgedrückt, bis fast nichts mehr rauskam. Dann habe ich anschließend noch einen Tubenauspresser zu Hause gehabt, habe die Tüte halbiert und dann habe ich nochmals die ganze Tüte da durchgedrückt, bis wirklich nichts mehr rauskam. Und dann war das ganze 400 Gramm Honig im Glas drin. Ja, das Foto habe ich gesehen. Das sieht dann plötzlich irgendwie nach so wenig aus. Was für eine Größe an Glas hast du benutzt? Also es ist ein Kilo Glas. Ah, dann kein Wunder, dass es so klein aussieht. Leider hatte ich kein kleines Glas mehr zu Hause. Mein Mann sagt dadurch, dass es halt aus der Verpackung nochmal gequetscht oder gedrückt oder gepresst wurde, ist der Honig halt nochmal ja, quasi gerührt worden und bleibt deswegen etwas länger cremiger. Also wo es aus der Tüte rauskam, es war immer noch cremig und auch als ich den Rest rausgequetscht habe und nachher, es war immer noch cremig, also es verflüssigte sich nicht wie in dem Sinn, wie man es vom normalen Honig her kennt. Ja, umso öfter er gerührt oder geknetet wird, umso cremiger, fester wird er. Flüssig bleibt er eigentlich nur, wenn er gar nicht gerührt wird und wird dann aber mit der Zeit doch kristalliger und dann schmeckt er auf der Zunge ein bisschen stückig und nicht so cremig, wie wir ihn haben wollen. Hast du schon eine Geschmacksprobe gemacht? Also er ist sehr cremig und sehr lecker. Also kann ich nur weiterempfehlen. Also ist die Idee von Nearbeast mit dieser Verpackung Honig zu schicken auch eine super Idee? Also ich denke, ja, absolut. Also man merkt keinen Plastikgeschmack oder sowas in der Art? Also ich muss sagen, nein, gar nicht. Weil ich hätte gedacht, ab und zu sind ja Lebensmittel, die mit Plastik verpackt sind, dass die so ein bisschen den Geschmack so annehmen. Oder manche Getränke in Plastikbechern schmecken nicht so gut wie aus einer Glasflasche oder Porzellan. Also ich kann meines Wissens keinen Fremdgeschmack erkennen in dem Honig. Das ist schön. So soll es ja auch am besten sein. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht allzu viel aufs Brot draufstreiche. Ja, dann ist er ganz schnell weg. Im Tee schmeckt er aber auch ganz gut. Aber da habe ich schon von einigen gehört, für Tee wäre der denen zu schade. Ich denke auch. Ich mag das aber gerne im Tee. Ja, vor allem wenn man krank ist, ist es absolut gewährleistet, ja. Ja, finde ich auch. Also dies Nearbeast, darüber kann man verkaufen, muss man aber nicht als Imker. Andere können da Imker in der Nähe finden, die können sehen, Wo gibt's den in der nächsten? Entweder kann man denn hinfahren oder bestellen. Nicht jeder macht Online-Bestellungen darüber, aber das sieht man dann auch. Uns kann man auch finden, aber da sieht man auch, dass wir keine Online-Bestellung bisher machen. Aber wenn man gute Connection hat, geht auch das sicherlich. Bestimmt. Ich denke mal, wenn jemand anfragt, kann man das vielleicht auch machen. Nur im großen Stil wollen wir es, glaube ich, nicht machen, beziehungsweise haben noch nicht genug Honig und noch nicht genug Erfahrung gehabt. Wir haben ja dieses Jahr das erste Mal Honig gemacht. Wir haben dabei ja auch eine Saattüte drin gehabt und eine Infobroschüre. Die war auch mit dabei. Die gehört dazu. Das Einzige, was wir jetzt bei dir und Monika weggelassen haben, ist das Etikett, was dabei geschickt ist. Also wenn ein Imker da bei Nierbis was bestellen, kriegt man auch ein Etikett mit den eigenen Namen drauf, was man dann seitlich links und rechts leicht befestigt, was man abnehmen kann und dann aufs Glas kleben kann. Ich glaube, das konntest du mit unserem auch? Das konnte ich auch, ja. Diese Etikett hatte ich auch. Ja, das war eins, was wir selbst bestellt hatten woanders, mit unseren Avatarbildern auch drauf, was die Mieze gezeichnet hat. Das ist wirklich typisch Mieze-Zeichnung. Also ich habe es sofort erkannt. Ja. Gefällt mir sehr gut und wir dachten, das passt auch super, weil da ist mein Mann ja auch ein Imkeranzug drauf, da sind ein paar Bienchen mit drauf. Also ich würde diese Etikette beibehalten. Also für Freunde behalten wir die bei. Im Verkauf haben wir natürlich unser Firmenlogo drauf, das sieht ein bisschen anders aus. Da mussten wir auch noch andere Sachen berücksichtigen, als wenn man Honig so weggibt. Muss ja nicht das gleiche draufstehen, aber ein Datum muss, in Deutschland muss immer ein Datum draufstehen. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr da auch Datumspflicht für Honig? Also bei uns auf dem Glas ist auch immer ein Datum drauf, ja. Na, weil eigentlich Honig läuft ja eigentlich nicht ab, aber Bürokratie muss halt ein Datum drauf. Wir haben 2018 draufstehen, aber der ist danach auch immer noch essbar, aber ich denke mal, der ist dann schon leer. Mit absoluter Sicherheit. Hast du Fragen über Bienen oder Honig? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich ein wenig unvorbereitet. Ja, mir fiel so zwischendurch ein, das könnte ich dich doch mal fragen, ob du auch Fragen hast. Nee, also wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, so also selber Honig zu produzieren und die Bienen zu züchten? Also Bekannte von uns haben vor 3 Jahren, müsste ich nochmal nachforschen, wann genau, angefangen und darüber geredet, dass sie gerne mal Bienen haben möchten. Dann sagte mein Mann ja auch, hört sich interessant an und immer mal drüber gefachsimpelt, aber dann wieder bei Achter gelegt. Irgendwann hatte denn der Bekannte Bienchen bei unserer Koppel stehen, also Produktionsstätte, da ist eine nahe am Wald eine Grünfläche, da stehen seine Bienen, von dem haben wir auch schon Honig verschenkt, verkauft und ja, der hat einen quasi angesteckt, ne? Jan ist dann öfters hin und hat sich die Bienchen angeguckt, war auch mal dabei, wenn da was gemacht wurde und fand das halt immer schon toll und hat sich dann informiert mehr, ist auch ja, los, YouTube-Videos über Bienen gucken, im Forum, im Chat, ganz viel informiert und dann auch mal gesucht. Und dann beim ersten, wo er nachgefragt hat wegen Bienenvölker, hat es leider nicht geklappt. Der hatte die dann schon anderweitig weggegeben oder hatten nicht überlebt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Und letztes Jahr klappte es dann, hat er für sich und seine Schwester jeweils ein Volk besorgt. Im ersten Jahr gab es halt, weil es ein kein starkes Wirtschaftsvolk war, sondern halt quasi Ableger, noch kein Honig. Und dies Jahr hatten wir noch von woanders her, von einem Imker, der ganz viele über hatte. Also aber starke Völker, da haben wir starke Völker bekommen. 2 starke für uns und einen für seine Schwester. Richtig gute Völker. Und die haben dies Jahr schon Honig gemacht. Und ja, da sind wir an Honig gekommen. Weil wenn man Bienen hat, dann macht man auch Honig. Man hat nicht nur die Bienen im Garten stehen. Und vor allem muss man aufpassen, dass sie nicht stechen. Ich habe es schon erfahren müssen. Ja, aber eigentlich passiert das nur, wenn man sie ja, in die Enge treibt, wenn man sie quetscht. Also ohne, dass man was tut, passiert eigentlich selten was. Ich hätte jetzt fast nichts gesagt, aber das stimmt nicht, weil ich habe ja am Kopf schon eine bekommen. Aber das war, weil die sich in meinen Haaren verheddert hat. Die Bienenstiche, die mein Mann bekommen hat, waren immer dann, wenn er eine Biene zu doll gequetscht hat, aus Versehen. Also bei mir war es auch so wie bei dir. Also ich habe auch eine im Haar drin gehabt und dann plötzlich spürte ich auch etwas und es war ein wenig unangenehm, aber es war meine Schuld. Ja, aber am Kopf ist es wirklich ganz, ganz schlimm, finde ich. Da ist der Schmerz ganz eklig. Aber was soll's, aus Klugheit oder wie sagt man so schön, aus Dummheit wird man klug. Oder aus Fehlern lernt man. Ich ziehe jetzt, auch wenn ich nur dabei stehe, gerne eine Mütze auf oder gucke, dass meine Haare schön glatt sind und halt meinen Kopf drauf. Also auch wenn ich bei meinem Mann zugucke und nicht selber bei meinen Bienen sind, habe ich halt irgendwie einen Kopfschutz, irgendwas drauf. Es muss nicht mit Netz sein, aber halt, dass die nicht in meinen Haaren verheddern können. Also wie viele Bienen besteht eigentlich euer Volk? Grob geschätzt. 30.000 sind in einem Volk, sagt er. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Völker, wo die Zahl hinkommt. Und dann haben wir Ableger, da sind natürlich wesentlich weniger drin. Oh Mann, sehr viele. Ja, und wenn die dann halt rauskommen, die Neugeborenen, und sich einfliegen, dann steht man da schon mal zwischen 200 Bienchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also zumindest an den einen Bienenstock. Am anderen sind das ja dann, wenn alle rauskommen und man im Weg steht, wenn es ca. 600, die um einen rumschwirren. Wie muss ich dann euer Bienenvolk genau vorstellen? Ist das in einer Hütte oder sonst irgendwie? In unserem Vorgarten quasi. Da haben wir eine Biehausbeute. Das ist, ja, Tupper-Imkern, sagt mein Mann dazu. Das ist auf zwei Ständern, ja, wie Tupper aufgebaut quasi, also in einer schön angenehmen Höhe für den Rücken. Da kommen die Rähmchen oben rein in einer Reihe. Und wenn man Honigräume macht, setzt man oben drauf kleine Kästchen mit Rahmen drauf. Und die anderen, das sind normale Beuten, Siegelbirkerbeuten aus so Styropor-Dinger, die man auch über, die stapelt man auf jeden Fall übereinander dann, wo man dann halt auch entweder Bruträume oder Honigräume hat. Also es gibt ja auch Honig mit im Brutraum. Und wenn man nur Honigräume haben will, muss man so ein Gitter zwischen den Stapeln machen, wo eine Königin nicht durch kann. Da passen dann nur die kleinen Bienchen durch. Interessant. Schon wieder was gelernt. Ja, weil wenn die Königin in die anderen Räume gehen kann, dann könnten da halt auch Bruträume entstehen. Weil wo Platz ist, da legt sie Eier ab. Freche Königin. Ja. Und meine beiden, also ich habe ja einen Ableger und einen Schwarm, wer schon viel zugehört hat, weiß warum. Da sind beide Königinnen mittlerweile fleißig. Die vom Ableger, die sah ja erst viel schmächtiger, kleiner aus. Die ist aber gewachsen und hat jetzt endlich auch einen Zahn zugelegt und legt endlich Eier. Da hatten wir gesagt, ne, nach einer Woche, wenn die dann immer noch nicht anfängt, dann muss sie weg. Das hast du wahrscheinlich gehört. Das kann gut sein, ja. Aber nun ist sie fleißig, macht ihre Arbeit. Die darf bleiben. Glück gehabt. Ja. Und einen neuen Ableger hat mein Mann noch gemacht. Da hat er aber eine Königin bestellt. Also einige züchten Königinnen. Und die kriegt man dann in so ein Mini-Schächtelchen, wo Luftlöcher drin sind. An einer Seite ist das mit Essen gefüllt. Und da sind noch 4 oder 5 Arbeiterbienen drin, die sie füttern. Weil die Königin wird ohne Arbeiterbienen nicht überleben. Und dann tut man das halt zu den anderen Bienchen, macht vorher aber an der einen Seite was rausbrechen, also die futtern sich dann durch und befreien quasi so die Königin. Dann hat die Königin nämlich Zeit, so ein bisschen den Geruch zu verteilen oder den von den anderen anzunehmen, damit die nicht abgemurkst wird, damit die akzeptiert wird. Und schon hat sich eine weitere Frage von dir erübrigt. Genau das wollte ich nämlich fragen. Wie kommt ihr überhaupt zu Bienen und zu Königinnen? Ja, normalerweise, wenn man zu viele Bienchen hat, dann machen die das selber. Die machen dann halt eine Zelle zur Königinszelle. Und zwar jedes Ei, was gelegt wurde, kann zur Königin werden. Das heißt, das Ei wird, also die Zelle wird größer gemacht und die kriegt besonderes Futter, Gelée Royale. Und daraus wird dann halt die Königin. Ne, wenn die meinen, die alte Königin taugt nichts mehr, dann wird eine neue gemacht. Oder wenn die meinen, wir können nicht mehr ausbauen, wir sind zu viele, wird auch eine neue gemacht. Und dann kann es passieren, dass sie schwärmen, wenn plötzlich zwei Königinnen da sind. Den Fall hatte ich ja, ne, weil es war ein Ableger. Ich wusste, eine Königin sollen sie bauen. Ich wusste aber nicht, dass der alte Ableger schon eine fertig verdeckelte Königin drin hatte. Dadurch sind die dann einmal geschwärmt bei mir. Und man lernt irgendwie immer wieder was dazu. Immer was Neues. Auch beim Honigrühren und ja, Schleudern machen und allen kommt immer wieder neue Informationen auf einen zu. Ja, und vor allem ist es nicht einfach, den Honig zu quasi zu ernten. Ja, das Ernten geht ja eigentlich. Man muss halt nur damit klarkommen, dass die Bienchen dann ein bisschen sauer sind. Die mögen es nicht so gerne, den Honig, dass der weggenommen wird. Und man nimmt ja die Waben komplett weg, schüttelt halt die Bienen vorher ab und fegt den Rest Bienen ab. Da muss die im Behälter, wo halt ein Deckel drauf ist, damit die Bienen nicht hinterherkommen, weil die wollen ja zu ihrem Honig. Und das ist quasi das Ernten. Und dann kommen halt die Rähmchen in die Schleuder rein und Rest macht die Maschine. Also nichts mehr von Hand. Könnte man machen, aber das wäre, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Ja, per Hand ist das Rühren, was wir gemacht haben. Zweimal täglich. Mit so einem komischen Aufsatz. Ist in irgendeiner Folge auch abgebildet und auf dem Blog auch. Ja, da habe ich auf dem Blog auch Bilder gemacht. Das wird noch per Hand gemacht, aber wir sparen schon für eine elektrische. Weil wir hatten dies Jahr ja von jedem Volk das getrennt, das heißt kleine Eimer. Und beim nächsten Mal werden es halt größere Eimer und dann ist es noch schwerer per Hand. Und der Bekannte, der hat das mit so einer Bohrmaschine gemacht. Und da läuft das Gerät auch heiß und das ist auch nicht so toll. Oh, hörte man gerade die Fliege, die war am Mikrofon? Also ich hörte kurz was, ja. Aber es wundert mich, dass es bei mir zu Hause relativ ruhig ist. Normalerweise ist jetzt jemand an der Schlafzimmertür und ist am Kratzen, weil die Katze in dieses Zimmer möchte. Aber diesmal ist es ruhig, zum Glück. Ja, das kenne ich auch. Besonders nachts, wenn die schlafen sollen. Und eigentlich will die Katze gar nicht ins Schlafzimmer, weil die Hunde da sind. Aber trotzdem macht die so einen Krach. Also wie gesagt, bei uns hassen es die Katze nur, wenn die Tür zu ist. Ansonsten haben sie vollkommen Bewegungsfreiheit. Das fordern Katzen aber auch irgendwie so ein bisschen ein, ne? Bestimmt, ja. Ja, ich weiß, bei meiner Schwester, wenn da eine Kater seinen Willen nicht bekommen hat, dann hat er sich irgendwie gerecht in irgendeiner Form. Also wenn meiner, das ist die eine graue britisch Kurzhaarkatze, und wenn der keine Aufmerksamkeit bekommt, dann spinnt er durch die ganze Wohnung durch, rennt durch die ganze Wohnung und schreit und miaut bis zum geht nicht mehr, bis er seine Beachtung bekommt und man ihn streichelt und auf Deutsch gesagt sogar sadomasisch abschlägt. Also der liebt das, wenn man mit Schuhen auf den Hinterläufen hin und her schlägt, dann kriegt er auf wirklich fast einen Orgasmus. Das macht mein Kater nur, wenn man hinten am Rücken beim Rutenansatz krault. Also dann fängt bei mir der Kleine an zu beißen. Das hat er nicht gerne. Ja, meiner nach einer Zeit dann auch. Ne? Wenn ihm das zu gut tut, dann meint er wieder, nee, möchte ich jetzt nicht. Also ich bin jetzt gerade mal noch schnell auf deinem Blog und das sieht echt interessant aus. Doch, echt. Das musst du dir vorstellen, 5 Minuten lang pro Eimer, morgens und abends. Und wir hatten 5 Eimer, glaube ich, war das. Das geht gut in die Arme. Da musste man keinen Sport nachmachen. Das glaube ich. Und man konnte zusehen, wie sich der Honig langsam verändert hat. Also die ersten Tage nicht so ganz. Und dann wird er halt pearlmäßig, um in Coin-Farben zu sprechen. Und dann so ein bisschen milchig. Ja, das Coin-farbige. Ja, von Coins kommt man irgendwie nicht so ganz weg. Nee, ich wahrscheinlich auch nicht. Bin nur froh, dass man nicht sagt, in Pantone die Farben. Dann halten die mich hier für verrückt. Das denke ich. Aber es wäre sicherlich noch interessant zu sehen, welchen Farbton der jetzige Honig, wo ich bekommen habe, in Pantone wäre. Ja, wenn es den Farbton überhaupt gibt. Also ich denke schon. Oder sonst gehen wir halt in die andere Farbkarte schauen. Das ist bei uns, nennt sich das NCS und das ist noch komplexer als Pantone und da gibt es Unterstufen bis zum geht nicht mehr. Von einem Farbton hast du etwa 60 oder 70 verschiedene Untertöne. Und das sagt ein Mann, wobei Männer doch meistens nicht so viele Farben kennen. Also ich muss es kennen, weil ich habe Maler gelernt von 1988 bis 92 und da blieb mir sicherlich nicht anderes übrig, als das auch zu lernen. Das stimmt natürlich, das sollte man dann können wissen. Aber der Honig, den du bekommen hast, der sah beim Abfüllen auch komplett anders aus als zwischendurch und jetzt zum Schluss. Der war es sehr recht, mehr orange, orangegold, so, also sehr duster, aber doch durchsichtig und hat sich dann halt gewandelt bis jetzt. Also ich denke, er hat eine schöne Farbe jetzt. Ja, so gelb-gelb-weiß, oder? Ja, es ist mehr so ein weißlicher Ton, fast wie Eierschalen. Ja, das kommt gut hin. Ich habe ja auch zwei von verschiedenen Daten angefangenen Honig liegen. Der eine ist, obwohl es halt nur ein Tag Unterschied ist vom Abfüllen her, schon recht fest und der andere immer noch so ein bisschen flüssig und sehen auch so ein bisschen unterschiedlich von den Farben noch aus. Mein Mann meint, die schmecken auch unterschiedlich. Ich merke da leider keinen Unterschied. Beziehungsweise ich habe es bisher nur im Tee probiert und ich glaube, da merkt man durch den Tee nicht unbedingt, ob der verschieden schmeckt. Also um das zu beurteilen können, da bräuchte ich schon noch eine zweite Lieferung. Ja, von dem einen ist nur nichts mehr übrig. Haben wir ja schon gut verschenkt beim Volle-Bude-Event und der eine war auch Verkaufshonig zum größten Teil, da haben wir nur ein paar behalten. Also man hat das gut gesehen, also auf Facebook, den du verschenkt hast bei Volle Bude, überall auf jedem Foto war so eine Honigbeeren drauf. Ja, Honigbeeren und auch Miniglas. Wir hatten ja leider nicht für alle ein Honigbärchen. Hätte man das vorher gewusst, wie gut ein Honigbärchen ankommt, hätten wir, glaube ich, mehr eingekauft. Aber ich denke, in diesem Fall mit Honigbärchen oder mit dem Glas geht man dann dementsprechend auch ein bisschen sparsamer um und man schätzt den Honig auch mehr, als wenn man in einem großen Glas das Ganze bekommt. Ja, das denke ich mir auch, ja. Also den, wo ich jetzt zu Hause habe, den werde ich wirklich nur sparsam verkosten. Oh, beim Glas kann man ja auch einen Tipp geben. Das habe ich immer bekommen bei Nutella. Geht auch bei Schokomilch. Und ich denke mal, das dürfte auch bei den Honigbärchen funktionieren. Dass man ein bisschen Milch reintut und eine Mikrowelle warm macht. Dann Deckel drauf und schüttelt und dann kann man das trinken und das müsste dann alles gut geschmolzen sein. Das könnte ich mir beim Honig auch vorstellen. Weil bei Nutella bzw. Schokomack funktioniert das sehr gut. Geht natürlich bei einer Nierbistüte nicht. Man kann es ja mal versuchen. Da würde ich aber nicht haften wollen für. Nee, ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung von der Zusammensetzung. Ich glaube, die könnte schmelzen. Ich kann es mir gut vorstellen, ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, kommt drauf an, wer das alles hört. Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand was hört. Also ich denke, Peter Schumann könnte wahrscheinlich den Talk in der Konserve dann nachhören. Weil er hat mich gestern schon gefragt, ob das Ganze live ist. Habe ich bisher noch nie gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass unbedingt welche live hören wollen. Denn Telegram ist auch sehr selten besucht. Da mache ich Vorschau. Da gibt es öfters mal Fotos, Videos oder Infos. Und nee, live glaube ich jetzt nicht. Nee. Am Schluss bist du dann ganz allein dort. Ja, wer weiß. Also vorschaumäßig, ich habe eine Interviewpartnerin gefunden über das Thema Hundesport. Und mal schauen, was jetzt am Wochenende sich so ergibt. Ob ich jemanden da vors Mikrofon bekomme zum Testen. Ich habe fürs iPhone nämlich ein Mikro, was ich testen möchte. Bisher habe ich nur meinen Mann als Testpartner gehabt, aber ich brauche, glaube ich, ein größeres Publikum und auch draußen Gesundheit zum richtig Testen. Also das ist ja sicherlich das Mikrofon von iRig. Für ein iPhone habe ich einen Aufsatz, so ein Mikrofon. Also so einen Aufsatz habe ich auch für mein iPhone, wo ich mal wollte benutzen für den Trio zu Viert Blog und Podcast. Und das ist jetzt im Moment bei mir zu Hause in einer Kiste und staubt vor sich hin. Hat es denn funktioniert oder war es von der Qualität nicht gut genug? Nee, also ich habe mal einen Test gemacht mit meiner Freundin zu Hause und es war echt gut. Aber da der Podcast vorher eingestampft wurde, bevor ich überhaupt damit ein Interview machen konnte, ist es jetzt halt ad acta gelegt. Ah, okay, dann kann man es schlecht testen, das stimmt natürlich. Möchte Leni noch grüßen, die hat einen Kommentar geschrieben. Ich bin jetzt gerade nicht vorbereitet, ich habe ihn nicht vor mir liegen, aber sie weiß ja, was sie geschrieben hat und wer es interessiert, darf es gerne nachlesen. Die liebe Leni, die grüße ich natürlich auch noch und ich hoffe, ich werde bald von Mast weggebunden und ich muss keine Spargel mehr essen. Das ist ein Insider, immer wieder gut. Ja, sonst müssen wir noch Spargelsuppe und Spargelauflauf und alles Mögliche austesten. Also wie gesagt, Spargelsuppe macht mir in dem Sinn, Spargelcremesuppe macht mir nichts aus. Es muss nur ein wenig gewürzt sein und dann ist das Ganze ohne Problem. Aber dann wird Leni das doch nicht mehr nutzen können zum Ärgern. Tja, man muss sie etwas anderes finden, aber das verrate ich nicht. Nee, ich weiß doch nicht, was man alles verraten kann und was nicht, aber wissen tue ich ja auch noch nichts. Tja, das ist wirklich eine interessante Sache. Vor allem, wer was am Schluss zu erledigen hat. Vor allem ich. Ja, wir reden gerade über die Golden Hint. Wer da mehr wissen will, der soll Lenis Podcast Enzyklia hören oder auch den Geocoin-Stammtisch, da wurde auch schon mal was erwähnt. Eine spannende Sache für Geocacher. Also für Involvierte. Ahoi. Ei, ei. Dann sage ich schon mal tschüss. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Die Freude liegt auf meiner Seite, genau. Dann beende ich die Aufnahme.